Leben und der Agonie. Gestrengt ging es uns und Deutschen noch nie. Wir zerstören das Land und haben nicht bemerkt, dass sich unser Hass und der Widerstand versteckt. Protest, Protest gegen Liberalismus. Protest, Protest gegen runden Sozialismus. Protest, Protest gegen euch und euren Staat. Protest, Protest gegen Vaterlandsverrat. Multikulturell ist unser Untergang. Es ist unbegreiflich, dass das niemand sehen kann. Wir protestieren gegen Demokratie. In der nur frei ist, der so denkt wie sie. Protest, Protest gegen Liberalismus. Protest, Protest gegen unseren Sozialismus. Protest, Protest gegen euch und euren Staat. Protest, Protest gegen Vaterlandsverrat. Wir sind verboten und der Willkür des Systems. Wir wollen unserem Land auch unsere Fahnen sehen. Wir sagen unsere Meinung, auch wenn man uns nicht lässt. Wir sind im Recht und die Zeige ist reif. Wir Protest, Protest gegen Liberalismus. Protest, Protest gegen unseren Sozialismus. Protest, Protest gegen euch und euren Staat. Protest, Protest gegen Vaterlandsverrat. Protest, Protest gegen Vaterlandsverrat. Protest, Protest gegen Vaterlandsverrat.